6 Sterne extra Luxus. Die Altstadt ist so lieblich. Bunte Wandmalereien, herausgeputzte Fassaden mit in die Wand eingelassenen Terrakotta-Väschen, in denen Pflanzen allerdings vernachlässigt vegetieren, Häuschen aus grobem Stein, enge Gassen mit Erdgeschossen, hinter deren Blechtüren sich das Leben vor lauten Fernsehern abspielt. Durchzogen von Wegen, die das Schloss auf eine Anhöhe umkreisen. Es verweigert sich der Stadt mit seinen steilen Mauern, einem Sinnbild für den Drangheta gleich. Mitten im Leben, umschlossen von allem, verschluckt von der Masse und doch abgeschottet. Am Hang in einem der Häuschen nahm ich Quartier. Mein Gastgeber war ein pensionierter Feuerwehrmann und ein freundlicher Mensch. Er empfahl mir ungefragt Lokale. »Hier, 200 Meter gleich rechts um die Ecke, ist die Piazza Pitagora, und dann ein paar Meter weiter befindet sich das Bistro.« Ich zuckte zusammen. Die Piazza Pitagora, nach dem berühmtesten Bürger der Stadt benannt, dem griechischen Philosophen und Mathematiker Pythagoras, kannte ich von Luigis Erzählungen. Er hatte dort mit 19 Jahren ein Mordkommando organisiert, 3 Tote. Die Tat im November 1990 ging in die Annalen der Stadt ein. Ich wusste nicht, dass der Platz mitten im Zentrum lag. An die Überlappung von Mafia-Aktivitäten und Normalität werde ich mich wohl nie gewöhnen. Ich war aus Neugier nach Crotone gekommen und wollte sehen, wo Luigi gewohnt hatte. Wenn wir an Mafia-Orte denken, kommen uns meist Dörfer wie San Luca in den Sinn, mit unverputzten Fassaden und ärmlichen Straßen, so dass man glaubt, dass die Menschen von der Hand in den Mund leben, aber nicht, dass die Clans Euroscheine in Zimmern bunkern. Crotone ist anders. Man flaniert über den Lungomare, durch Musikfetzen aus Restaurants und entlang dem Geschnatter der Bars und der Straße. In der Innenstadt prägen Leuchtbuchstaben Textbrocken von Rino Gaetano in die Nacht. Die Worte des Sängers hängen hoch über den Köpfen, mit einer Aura des Heiligen. Zitat: »Aber der Himmel ist immer mehr blau. Wer schwitzt, wer kämpft, wer einmal isst, wem das Zuhause fehlt, wer allein lebt, wer ziemlich wenig bekommt, wer mit dem Feuer spielt, wer in Kalabrien lebt, wer von der Liebe lebt.« Gaetano wäre es gewiss wenig recht gewesen, in seinem Geburtsort derart verehrt zu werden. Die Gegenwart der 70er Jahre kommentierte er ironisch und spitz, an Konventionen rieb er sich, wie jeder junge rebellische Künstler es tun muss. Und jetzt ist sein Lied die Hymne des Fußballvereins des FC Crotone und verkitscht hier die Nacht und dann auch noch direkt neben dem Dom. Am Morgen ging ich über die Piazza Pitagora. Die Buchstaben über der Straße wirkten im Sonnenschein matt. In den Vernehmungsprotokollen von Luigi hatte ich nachgelesen, wo das Massaker stattgefunden hatte, auf einem Weg, der zum Dom hinabführte. Ich musste eben am Tatort vorbeigegangen sein. Bruno Palermo, ein Kollege, wartete schon vor einer Bar mit zu vielen Leuten, um sich in Ruhe unterhalten zu können. Für Sky berichtete er über Fußball, er hatte aber auch ein Buch geschrieben über Kinder, die Opfer der Mafia wurden, eine bedrückende Ansammlung von 108 allzu kurzen Biografien. Auf dem Weg zur nächsten Bar grüßte er mal hier, mal rief ihm jemand dort ein Hallo entgegen. »Ciao, Aldo!« Im Vorbeigehen ein Winken, eine kurze Berührung an der Schulter. Als Kind war Bruno mit Luigi befreundet, ab und zu spielten sie zusammen Fußball. Sie lebten im selben Viertel. Nun war er nicht mehr so schlank wie früher, viele Haare hatten die Zeit auch nicht überdauert. Man sah aber immer noch, dass er sich gerne bewegte. Nicht wegen der kurzen Hose und dem noch muskulösen Körper, sondern weil seine Bewegungen, wie bei jedem sportlichen Menschen, ohne Trägheit flossen. Wir setzten uns vor ein Lokal und kamen ins Plaudern. Ich kannte ihn schon einige Jahre, er engagierte sich für die Anti-Mafia-Organisation Libera. Auf einmal verstummte er. Gerade hatte er einen Mann gegrüßt, der einen Hund ausführte, ein grobes Tier. »Das war Luigi Bonaventura«, erklärte er, als der Mann und der Hund ein paar Schritte weiter waren. Ich blickte ihn fragend an. »Sein Cousin, er heißt genauso.« Später las ich im Internet nach, dass auch dieser Luigi schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Bruno nahm sein Telefon heraus, um seiner Freundin Bescheid zu geben. Francesca Travieso, ebenfalls Journalistin, arbeitete inzwischen für Video Calabria und war zudem für die Gazzetta del Sud und Radio Capital im Einsatz. Ihr Büro lag in der Nähe. »Heute ist nichts passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich die Nachrichten füllen soll«, sagte sie und setzte sich auf einen schnellen Cappuccino zu uns. »Soll ich was anzünden, damit du etwas zu berichten hast?«, scherzte ich und wir lachten. Francesca erzählte mir, dass ein ausländisches Filmteam vor Jahren am Strand von Reggio Calabria Spritzen und Kondome verteilt hätte, um zu zeigen, wie heruntergekommen die Gegend sei. Zu dumm nur, dass sie selbst dabei gefilmt wurden. Der Aufschrei war groß. Bruno hörte aufmerksam zu. Nachdem ein älterer Herr an uns vorbeigegangen war, unterbrach er uns. »Siehst du den Mann da?« Bruno deutete mit dem Kopf auf ihn. Ich nickte. »Dem hat Luigi den Vater ermordet. Er hat es selbst in einer Fernsehsendung erzählt.« Mich schauderte es bei dem Gedanken, in einer Stadt zu leben, wo man ständig vor Augen hat, wer wen ermordet hat und wer ermordet worden ist. Doch solche Begegnungen waren hier völlig normal, kein Zufall. Auch Francesca verfolgte das Thema an Drangheta. Sie erzählte mir von einer Pressekonferenz vor vielen Jahren, im Februar 2005, über die sie für die italienische Zeitung Repubblica berichtete. Ein israelischer Investor habe ein Ressort erbauen wollen, ein gigantisches Projekt. Bei der Vorstellung mit dem Bürgermeister warfen sie mit Millionenbeträgen nur so um sich, die investiert werden sollten. Mir kam das komisch vor. Francesca recherchierte und fand heraus, dass der Investor, David Apple, in seiner Heimat wegen Korruption angeklagt war. Das Verfahren schüttelte Israel kräftig durch, denn der Mann, der das Geld angenommen haben sollte, hieß Ariel Sharon und war damals der israelische Premierminister. 2010 wurde Apple wegen Korruption zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. »Das Grundstück, um das es ging«, sagt Bruno, »liegt im Norden von Crotone, dort, wo der Fluss Neto ins Meer mündet.« Francesca, die auch die Umweltorganisation Legambiente vertrat, fügte hinzu, dass Purpuraia dort Halt machen, wenn sie in den Süden zögen. »Es wächst dort auch ein Eukalyptuswäldchen, von dem es heißt, dass die Ndrangheta dort die Opfer der Lupara Bianca vergraben hat«, erklärte mir Bruno. Der Begriff bezeichnet Mordopfer, deren Leichen nie gefunden werden sollten. Die Meldung der Nachrichtenagentur ANSA zu der Vorstellung des Projekts gab mir ein Bild zu Francescas Zweifeln und quoll über vor Superlativen. 5 Milliarden Euro sollten investiert werden, berichtete die Agentur. Hotels mit 6 Sternen Extraluxus entstehen. Ein Disney-Dorf, Golfplätze, ein Wasserpark und natürlich ein Fußballstadion, aber eines mit 120.000 Plätzen. 50.000 neue Arbeitsplätze für die Region, 50 bis 60 Flüge täglich, die Reisende heranschaffen. Auf Facebook findet sich nach wie vor eine Animation des Projekts. Bunte Lichter, ein Casino, es könnte Las Vegas sein. Realisiert worden ist das Projekt nicht. Verschiedene Politiker sprachen sich vehement dagegen aus und auch die Staatsanwaltschaft trat auf den Plan. Der unscheinbare Kernsatz der Meldung versteckt sich gegen Ende. Als Mitarbeiter und Berater von David Apple wirke ein Tourismusunternehmer, der ursprünglich aus Papanice komme. Das ist ein Teil von Crotone, vielleicht 10 Kilometer entfernt vom Zentrum, wo wir beim Espresso saßen. Die Agentur schrieb, Zitat, »So wie mitgeteilt wurde, war er entscheidend dafür, dass die Region Crotone für die Realisierung des Investments gewählt wurde.« Dieser Mann war wenige Monate vor meinem Besuch im Juni 2023 in Stuttgart zur Polizei gegangen. Er stellte sich und wurde verhaftet. Kurz zuvor war in Münster sein Bruder festgenommen worden. Es sind Salvatore und Francesco Asciolo, alte Polizeibekannte, über die schon oft berichtet worden ist. Im Sommer 2023 kehrten nicht nur 2 Asciolos in das Licht der Öffentlichkeit zurück. Auch das Gebiet, auf dem Euro-Paradiso entstehen sollte, war erneut Thema. Dieses Mal nicht als Ort für ein Touristenressort, sondern als Fläche für den Anbau von Gemüse. Dass die Ndrangheta davon profitieren sollte, das hatte sich allerdings nicht geändert.